Hey Nadja. Du, ich muss... Oh, hi Pia. Das war doch so toll, oder? Robbys Songs sind so cool. Das war einfach super. Ich muss gleich zu Robby und ihm sagen... Warte noch, ich muss dir was sagen. Es ist wichtig. Mach schon. Kolja hat heute Geburtstag. Deshalb sind seine Freunde aus Berlin da. Wir müssen ihm in der Klasse gratulieren. Morgen ist doch Sonntag. Hör zu, wir machen einen Kuchen für ihn. Den bekommt er am Montag in der Schule. Ja, ist schon gut. Ruf mich morgen Nachmittag an. Dann können wir einen Kuchen machen. Ich muss jetzt. Ich weiß, du musst zu Robby.